Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns. Und wenn sie etwas Böses traf, sahen sie ein böses Vorzeichen in Musa und denjenigen, die mit ihm waren. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten von ihnen nicht.